Der Überlieferung nach hat Katharina unermüdlich Briefe nach Avignon geschrieben des Inhalts: Der Papst möge doch um Gottes Willen in seine Stadt Rom zurückkehren. Auch ein Dichter, Petrarca, sandte vergeblich Briefe über Briefe nach Avignon, in welchen er die Oberhirten auf die Pflicht aufmerksam machte, nicht länger von der heiligen Stätte mit den Gebeinen der Apostelfürsten fernzubleiben. Kein Ausdruck ist stark genug, wenn er von Avignon redet. In einer ganzen Reihe von Briefen, die er freilich sorgsam geheim hielt, leerte er die Schale seines Zornes gegen die Stadt, welche dem heiligen Rom die Residenz der Päpste entzogen hatte. Seine stets wiederholten, dringenden Mahnungen, Avignon zu verlassen, nahmen die avignonesischen Päpste auf wie fromme Empfindungen eines Dichters, und das mit Recht, denn mehr waren sie in der Tat nicht. Nun also, warum die künstliche Aufregung? Es regte sich ja auch sonst kaum eine christliche Seele über die Verletzung der Tradition von der Sedes Romana auf. Einzelne Stimmchen also ließen sich vernehmen, aber kein gewaltiger christlicher Schrei erscholl, kein zu einem tausendfältigen Rufen vereinter Befehl ertönte, um die Rückkehr der Päpste nach Rom zu erzwingen. Wer erklärt dieses rätselhafte Schweigen? Dachte gar alle Christenwelt, es ist völlig gleichgültig, wo unser Papst residiert? Aber wie hätte in der katholischen Christenheit solche unerhörte, frostige Gleichgültigkeit möglich sein können? Rätsel über Rätsel. Gewinnt es nicht fast den Anschein, als wäre in der Christenheit ein Bewusstsein dafür gar nicht mehr vorhanden, der heilige Petrus habe einst am Tiberstrande den Herrenstuhl für seine Nachfolger aufgerichtet? Rom? Was ist das eigentlich für eine Ortschaft, muss allem Anschein nach die Mehrzahl der Christen sich neugierig und kopfschüttelnd gefragt haben? Berichten es doch die Quellen selbst. Rom war damals kaum noch den Barbaren bekannt. Siehe Seite 351. Ich frage nochmals, wer in aller Welt vermag es begreiflich zu machen, dass die gesamte Christenwelt das Fernbleiben der Päpste von den Gräbern der Apostelfürsten und damit die Verletzung eines geheiligten Traditionssatzes mit so eisiger Gleichgültigkeit hinnahm? Denn diese Tradition von der göttlich eingesetzten Sedes Romana, von der Unlösbarkeit der Primatwürde und der Romresidenz des christlichen Oberhirten bestand doch, oder nicht? Ausdrücklich hören wir von dem Bestehen dieser Tradition in den zeitgenössischen Quellen. Nach dem Tode Clemens V. wandte sich der Kardinal Napoleon Orsini an König Philipp den Schönen mit einem Schreiben, in dem er aussprach, was die gesamte Christenheit als Glaubenssatz annahm. Im Fundament des Glaubens ist der Sitz der allgemeinen Kirche in Rom begründet. Seite 773. Wenn also die Tradition bestand, wer mag es begreiflich zu machen, dass die Christenwelt nicht in heiliger Empörung gegen die pflichtvergessenen Päpste ausbrach? Denn die Christen, und zwar auch die wahrhaft frommen Seelen, lebten gleichgültig dahin und kümmerten sich herzlich wenig darum, wo ihre Päpste residierten. Auf die Masse der Christenheit kommt es an, die paar Ausnahmen zählen nicht. Oder wie? Bestand damals diese Tradition vielleicht noch gar nicht? Mit Beginn des 14. Jahrhunderts, urplötzlich aus dem Bewusstsein der Christen verschwinden konnte die Tradition doch nicht? Ich werfe also die Frage auf, bestand überhaupt diese Tradition damals schon? Ich modifiziere sogar noch meine Frage derart: Ist die Tradition von der Union der Primatwürde mit der Sedes Romana etwa erst später, vielleicht zur Zeit der Fälschungsaktion, entstanden? Ist eine solche Annahme statthaft? Warum sollte sie nicht? Aber die Quellen beweisen doch, dass die Tradition in der Tat vorhanden war. Ich entgegne darauf: Aber die Tradition war, wie wir gesehen haben, in der Christenzeit in der Tat gar nicht wirksam. Was scheren uns im Gehege gefälschter Überlieferung Tinte und Papier? Auf die Seele des avignonesischen Rätselfaktum kommt es an. Auf die Psyche der geschilderten Menschen kommt alles an. und die Psyche der Christen bleibt ein unlösbares Rätsel, wenn zur avignonesischen Zeit die Tradition von der Sedes Romana in der Tat schon bestanden haben sollte. Bestand tatsächlich die tausendjährige Tradition als verpflichtender Glaubenssatz, dann wären angesichts der offenkundigen Verletzung in allen Ländern der Christenheit heilige Männer aufgestanden, die eine Sturmwelle der Empörung gegen Avignon verursacht hätten. Genauso wie einige Jahrzehnte später die Christenwelt wie ein Mann gegen die Verletzung der heiligen Tradition durch das Schisma der Kirche flammenden Protest erhob. Aber nichts dergleichen ereignete sich, nur in Italien ertönten ein paar Stimmchen gegen Avignon. Die Masse der Christen kümmerte sich um das Fernsein der Päpste von der heiligen Stadt nicht im geringsten. Wie konnte solche eisige Gleichgültigkeit möglich sein, frage ich, wenn die Tradition von der Sedes Romana damals schon wirklich bestanden hätte? Hier liegt ein religionspsychologisches Rätsel vor, nach dessen Lösung zu fragen und zu forschen nicht nur statthaft ist, sondern eine kategorische Forderung der Wissenschaft bedeutet. Der Satz nun, wenn ganz ersichtlich die Tradition von der Rom-Residenz in der Christenheit nicht wirksam war, so war eine solche Tradition nicht vorhanden. Dieser Satz bringt einen Tatbestand zum Ausdruck, aus welchem heraus sich meine obige Frage ganz von selbst ergibt. Sollte die Tradition etwa erst später, vielleicht zur Zeit der Fälschungsaktion, entstanden sein? Der Leser tut gut, sich in das hiermit angeschnittene Problem lange und gründlich zu versenken. Er gewahrt hier die erste Spur der Lösung unserer Frage nach der Ursache der Fälscheraktion. Auf unserem Forschungswege nach der versteckten Ursache der Aktion werden wir durch das religionspsychologische Rätsel des babylonischen Exils der Kirche in eine ganz bestimmte Richtung verwiesen, der wir nun weiter nachgehen wollen.